Every time I hit a drum, a sound is triggered. FM4 Baboon Deluxe Dance. in progress. Dans la lune de luxe. On FM4 nationwide. All over Austria. Enjoy. We'll be right back. in the days. Bacchus,

Funky Music, just like your mother used to make. La Boom Deluxe. Hallo, hier spricht nochmal DJ Markovic. So, wir starten nächste Woche nach Weihnachten bereits mit unseren ersten Gipfelsessions. Und zwar sind wir am 26. und 27. Dezember am Gipfelstadl in Wagrain. Hier wird auch Sebastian Schlachter als DJ zu Gast sein. Und am 26. Dezember abends sind wir mit unserem Main Event Supergau im legendären alten Kraftwerk am Wasserfall in Bad Gastein. Außerdem sind wir am 31. Dezember zu Silvester schon wieder am Gipfelstadl in Wagrain mit der nächsten Gipfelsessions. In diesem Zuge möchte ich mich auch beim Christoph, beim Hannes und ihrem Team vom Gipfelstadl recht herzlich für die super Zusammenarbeit bedanken. Außerdem möchte ich mich auch bei Martina von der Kernkugelalm St. Johann im Bongau ganz herzlich bedanken, bei der heuer zum dritten Mal das zweitägige Gipfelsessions-Festival stattfinden wird. Alle Termine dazu und alle weiteren Infos findet ihr auf Instagram unter Gipfelsessions bzw. auf unserer Homepage www.gipfelsessions.com. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Liebe Grüße und wir sehen uns alle am Berg beim Feiern. Euer DJ Markovic.